Deutschlandfunk. Corso. Einst war er der goldene Prinz der Modebranche, Tom Ford, der als Designer zunächst Gucci wieder auf die Modelandkarte gehoben hatte und, als ihn die Firma verstieß, sein eigenes Label gründete. Damit war er ebenso erfolgreich und dann sah er dabei auch noch unverschämt gut aus, sodass er die Männermode, die er entwarf, ganz prima selbst vorführen konnte. Doch dann hatte er keine Lust mehr auf Fashion Weeks und Laufstege und hörte auf, um Filme zu machen. Vor 7 Jahren kam mit A Single Man sein erster Spielfilm ins Kino. Die Geschichte des homosexuellen Professors, der sich umbringen will, zeigte Colin Firth in einer seiner besten Rollen. Der Rolling Stone fand in Fords Film A Single Man eine traurige Schönheit in jeder Einstellung. Eine ähnliche Schönheit und Perfektion der Bilder attestieren Kritiker auch seinem neuen Film Nocturnal Animals. Hartwig Tegler sieht in Tom Fords neuem Film über die nächtlichen Tiere auch noch viel Melancholie, tiefschwarze Abgründe und zwei Welten. Und wenn wir sie als real ansehen, dann sehen wir zwei Welten, die nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Die Künstlergemeinde in Los Angeles und die sonnenverbrannte texanische Wüste. Susan in L.A., Tony auf dem Highway. Susan, Galeristin, kalte, emotionslose Welt. Susan, schön gestylt. Du hast wieder nicht geschlafen, oder? Ich schlafe nie, sagt Susan, gespielt von Amy Adams. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, ich sei nachtaktiv, ein Nocturnal Animal. Welcher Ex-Mann? Ich wusste nicht, dass du einen Ex-Mann hast. Lange her, 20 Jahre, Susans Uni-Zeit. Sie verließ Edward, Jake Gyllenhaal. Er war Autor und ich hatte kein Vertrauen zu ihm. Und dann ist in der Post ein Roman von Edward mit dem Titel Nocturnal Animals. Susan fängt an, diese Geschichte über Tony in einer ihrer schlaflosen Nächte zu lesen. Und dann, Umschnitt, sehen wir, wie Tony, ebenfalls gespielt von Jake Gyllenhaal, zusammen mit Frau und Tochter auf einem nächtlichen texanischen Highway von einem Redneck-Trio überfallen wird. Nocturnal Animals, nächtliche Monster. Guten Abend. Sie wissen, Sie müssen bei einem Unfall anhalten, oder? Ja, weiß ich. Und warum haben Sie nicht gehalten? Bedrohung, Entführung, Mord und ein Mann, der seine Frau und seine Tochter nicht schützen kann und allein zurückbleibt. Nicht wissend, wo er mit seiner kalten Wut, mit seinem Rachedurst bleiben soll. Das ist die Geschichte des Romans Nocturnal Animals, den wir im Film Nocturnal Animals erzählt bekommen, um dann wieder nach dem nächsten Schnitt Susan bei der Lektüre zu sehen in ihrer gestylten Villa, in ihrem kalten, exquisiten Leben. Man wird sicherlich nicht ganz falsch liegen anzunehmen, dass Tom Ford, Modedesigner, jetzt Filmemacher, die Welt der Kunstbranche, die er in seinem zweiten Film beschreibt, am eigenen Leib erfahren hat. Ausgetriebenes Leben, Flucht in Kunst und Künstlichkeit. In der Anfangssequenz von Nocturnal Animals beispielsweise eröffnet Susan, die Galeriebesitzerin, eine Ausstellung mit Videoinstallationen, die sehr fette, nackte alte Frauen zeigt. Aber das löst nichts aus bei den Besuchern, nicht mal einen Schock oder Ekel, nur wohliges Raunen und Erstaunen. Interessant. Und doch, das ist die einzige Hoffnung, die Tom Ford seiner Figur zugesteht, löst die dunkle Geschichte ihres Ex-Mannes in dessen Roman eine Erschütterung aus, die sie lange nicht kannte. Susans Leben in L.A., wie das Grauen des Ehemannes im tiefen Texas, beide Geschichten, beide Erzählungen sind für uns, die wir sie sehen auf der Leinwand, gleich real und gleich fiktiv. Verwirrend ist das, aber auch spannend. Ist eine Realität in diesem Film realer als die andere? Will Edward sich an Susan mit seiner Geschichte dafür rächen, dass die ihn verlassen hat? Oder will Edward mit seiner Geschichte Susan zurückgewinnen? Der Moment, wenn der Schriftsteller sich mit seiner Ex-Frau verabredet, könnte diesen Eindruck erwecken. Wenn Susan sich dann auf den Weg zum Treffen macht, im Restaurant sitzt, wartet, hofft sie, hoffen wir gar, dass Edward kommt. Wird er kommen? Ein wenig wirkt dieses Filmbild von Tom Ford wie Edward Hoppers ikonografisches Gemälde Nighthawks. Gefühl von Einsamkeit, aber immerhin ein Gefühl, oder? Das ist das, was passiert, wenn man Nocturnal Animals sieht. Die Gedanken, die Fantasien, die Empfindungen fangen an, umherzuschweifen. Vielleicht haben wir etwas ganz anderes erzählt bekommen. Susan kann nicht schlafen, aber ist sie wirklich wach? Eine Zeichnung von Goya heißt, der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Gebiert auch Susans Fantasie in diesem merkwürdigen Bereich zwischen Wachen und Schlafen solch nächtliche Ungeheuer, Nocturnal Animals? Oder? Das ist das Wunderbare an Tom Fords Film. Er beharrt auf seinem Geheimnis. Was für ein Kinogeschenk mit einer grandiosen Amy Adams und einem nicht minder großartigen Jake Gyllenhaal in den Hauptrollen.